akzeptiert. Die Selbstkasteiung wird zelebriert und euch zu Tode tolerieren. Für andere erfrieren. Todesfahrten, Messermänner, sie kommen aus aller Herren Länder. Bewusstlos toben sie sich aus, wirft die Kriminellen endlich wieder raus. Das System ist nicht nur suizidal. Volkstod oder Leben, ihr habt die Wahl. Alles Schwache soll und wird vergehen. Die mit dem weißen Faden sollen untergehen. Schon bald die Spreu sich vom Weizen trennt. Wir kämpfen, weil das Herz für Deutschland brennt. Weil das Herz für Deutschland brennt. Weil das Herz für Deutschland brennt. Berg wirf den Schatten, auf dem Gipfel leben keine Ratten. Sei ein raubeiniger Geselle, schlag den Teufel aus der Hölle. Dein Land ist dir nicht egal, ja zum Reich, ganz normal. Scheiß auf diese Lücke los, wir sind da, volle Kraft voraus. Volk, welches Schwäche zeigt, das Schicksal von der Karte streicht. Alles Schwache soll und wird vergehen. Die mit dem weißen Faden sollen untergehen. Schon bald die Spreu sich vom Weizen trennt. Wir kämpfen, weil das Herz für Deutschland brennt. Weil das Herz für Deutschland brennt. Weil das Herz für Deutschland brennt. Deutschland brennt. Weil das Herz für